Good morning. Guten Morgen. Oh, may the universe stop being on tiptoe. Oh, möge das Universum aufhören, auf Zehenspitzen zu stehen. In verse 20 he says. In Vers 20 heißt es. For against its will, the universe itself has had to endure the empty futility resulting from the consequences of human sin. Denn das Universum selbst hat gegen seinen Willen die leere Sinnlosigkeit ertragen müssen, die aus den Folgen der menschlichen Sünde resultierte. Against its will? Gegen seinen Willen? Yes. Ja. Adam sinned. Adam sündigte. And the whole world was affected by it. Und die ganze Welt war davon betroffen. You see, it was not everybody who is now directly responsible for this mess. Es war nicht so, dass nun jeder direkt verantwortlich für diesen Schlamassel war. This mess entered the world through the sin of one man. Der Schlamassel kam durch die Sünde eines Mannes in die Welt. No, I do understand. People continue to sin and they do wrong things. Ich verstehe schon, dass Menschen weiter sündigen und schlechte Dinge tun. But sickness and disease and so many other things are simply part of sin. Aber Krankheit, Leiden und andere Dinge sind einfach nur Teil von Sünde. And it was not the decision of the people who are all around now. Es war nicht die Entscheidung der Menschen, die jetzt leben. They were born with a sinful nature, and it was against their will. Sie wurden mit einer sündhaften Natur geboren, was gegen ihren Willen war. So Paul is trying to paint us a picture. Paulus versucht uns also ein Bild zu zeichnen. That even while there is a terrible consequences of human sin that everybody suffers from. Dass trotz der furchtbaren Folgen menschlicher Sünde, unter denen jeder leidet, look what he says. There's another but. Schau, was er sagt. Da steht ein weiteres Aber. But now with eager expectation, aber jetzt in freudiger Erwartung, all creation longs for freedom from its slavery to decay. Sehnt sich die ganze Schöpfung danach, von ihrer Sklaverei des Verfalls befreit zu werden. And to experience with us the wonderful freedom coming to God's children. Und mit uns die wunderbare Freiheit zu erleben, die Gottes Kinder zuteil wird. So look at this. Schau dir das an. There is a mess all around us. Um uns herum gibt es Chaos. And the mess all around us simply happened because we live in a sinful world. Das dadurch entstand, dass wir in einer sündhaften Welt leben. You know, many people have asked me this question. Viele Leute haben mir diese Frage gestellt. You know, but if God is good, why is this, why is that, why is the other? Ja, wenn Gott gut ist, warum passiert denn das? Warum passiert jenes? Because we live in a sinful world. Weil wir in einer sündhaften Welt leben. The truth is, the whole world is a mess. Die Wahrheit ist, dass die ganze Welt ein Durcheinander ist. So again, Paul is making it very clear. Paulus beschreibt es also wieder sehr deutlich. What's the result? Was ist das Resultat? What's the result of the consequence of human sin? Was folgt aus der Konsequenz für die menschliche Sünde? You know, he makes a very strong statement. Er macht eine sehr starke Aussage. He said, all creation longs for the freedom from this slavery to decay. Er sagt, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, von ihrer Versklavung des Verfalls befreit zu werden. And to experience with us the wonderful freedom coming to God's children. Und mit uns die wunderbare Freiheit zu erleben, die Gottes Kindern zuteil wird. What do you think so many people who are actually living in sin are doing? Was glaubst du, was so viele Menschen, die in Sünde leben, in Wirklichkeit tun? Now I understand. Ich verstehe. That many people simply sin because they're driven by the sinful instinct. Dass viele Leute sündigen, weil sie von ihrem sündhaften Instinkt getrieben werden. But I believe that here we find important truth. Aber ich glaube, dass wir hier eine wichtige Wahrheit finden. The heart is longing for true freedom because we men were created for freedom. Das Herz sehnt sich nach wahrer Freiheit, weil wir Menschen für Freiheit geschaffen wurden. But because we, the daughters and sons of God are not manifest the way we're supposed to. Doch weil wir Söhne und Töchter Gottes nicht so sichtbar werden, wie wir es sollten. And because we've offered more religion than true freedom in Christ. Und weil wir mehr Religion angeboten haben statt wahre Freiheit in Christus. And there is a longing and desire in the hearts of people for freedom. Und weil es ein Verlangen und einen Wunsch im Herzen der Menschen nach Freiheit gibt. Since we don't offer to them, they're going around looking to find it everywhere. Wir ihnen das jedoch nicht bieten, suchen sie an allen möglichen anderen Orten, um das zu finden. Many people who are bound to alcohol, to illicit sex and to all sorts of addictions. Viele Menschen, die abhängig von Alkohol sind, von unerlaubten Sex oder sonstigen Abhängigkeiten, are in reality doing nothing else, but they are groaning for the true freedom that belongs to us, the children of God. Machen in Wirklichkeit nichts anderes, als nach der wahren Freiheit zu ächzen, die uns, den wahren Kindern Gottes, gehört. So if you would understand this, we would treat these people completely differently and see them differently. Wenn wir das verstehen würden, würden wir ganz anders mit diesen Menschen umgehen und sie mit anderen Augen sehen. We would understand that they are looking for freedom. We have given them a religion. That's why they're trying to find it somewhere else. Wir würden verstehen, dass sie nach Freiheit suchen, wir ihnen jedoch Religion geben, weshalb sie versuchen, sie woanders zu finden. We're gonna wrap up the whole thought together because it belongs together. Verse 22. Wir werden diesen ganzen Gedanken. To this day, we are aware of the universal agony and groaning of creation. Wir werden diesen ganzen Gedanken zusammenfassen, weil er zusammengehört. Vers 22. As if it were in the contractions of labor for childbirth. Bis zum heutigen Tag sind wir uns des durchgängigen Schmerzes und Seufzens der Schöpfung bewusst. So everything what you see is nothing else but people are about to, something is about to be released. Alles was du siehst ist also nichts anderes als dass etwas im Begriff ist losgelassen zu werden. The children of God are being released. Die Kinder Gottes werden losgelassen. To this day. Bis zum heutigen Tag. So right now we see this groaning around us. Jetzt unmittelbar sehen wir dieses Ächzen um uns herum. We want freedom, we want freedom. Wir wollen Freiheit, wir wollen Freiheit. 23, he says, and it's not just creation. Im Vers 23 steht, und das gilt nicht nur für die Schöpfung. We who have experienced the first fruits of the Spirit, auch wir, die wir bereits die Erstlingsfrucht des Geistes erfahren haben, we also groan inwardly. Seufzen auch innerlich. As we passionately long to experience our full status as God's sons and daughters, including our physical bodies being transformed. Weil wir uns leidenschaftlich danach sehnen, unseren vollen Status als Gottes Söhne und Töchter zu erfahren, einschließlich der Verwandlung unseres physischen Körpers. Look, schau, our physical bodies limit us. Unser physischer Körper begrenzt uns. And inside of us there's this groaning for freedom of no more limitations. Und in uns ist dieses Stöhnen nach Freiheit von allen Beschränkungen. To live in this eternal and heavenly dimension. Um in dieser ewigen himmlischen Dimension zu leben. Where your body will not limit you anymore. Wo dein Körper dich nicht mehr limitiert. You don't need to use words to communicate. Wo du keine Worte mehr brauchst, um zu kommunizieren. You have no more fall walls that restrict you. Wo du keine Mauern vom Sündenfall mehr hast, die dich einschränken. You freely live in the dimension of the Spirit. Sondern du in der Dimension des Geistes frei leben kannst. So while we groan for this final place of eternity in heaven, während wir also nach dieser endgültigen Ewigkeit im Himmel stöhnen, all the time, the whole creation also groans for that freedom. Ächzt auch die ganze Schöpfung die ganze Zeit nach dieser Freiheit. You and I have to rise up. Du und ich müssen sich erheben. And bring the world into the true freedom of the Spirit of God. Und die Welt in die wahre Freiheit des Geistes Gottes bringen. But you can't bring freedom to anybody if you yourself live in religious bondage. Aber du kannst niemandem Freiheit bringen, wenn du selbst in religiöser Gebundenheit lebst. So we have to do everything to break off every religious prison. Wir müssen also alles daran setzen, aus jedem religiösen Gefängnis auszubrechen. Bring freedom to the people if you yourself don't walk in freedom. Da du anderen keine Freiheit bringen kannst, wenn du selbst nicht in Freiheit lebst. That's why we need to shake off every religious bondage. Deshalb müssen wir jede religiöse Bindung abschütteln. And then we will bring in the incredible harvest for our beloved Jesus. Und dann können wir die unbeschreibliche Ernte für unseren geliebten Jesus einbringen. You and I are the hope of this world. Du und ich sind die Hoffnung für diese Welt. Let's bring the freedom of God to them. Lass uns ihnen die Freiheit Gottes bringen. See you tomorrow. Bis morgen.